Ende. Zurückzukommen in die unmittelbare Nähe seiner künftigen Feinde. Denn mit Dimenivsky und Rastobarczyk war nicht zu spaßen. Dennoch, Olaf Ladeke musste zurück zur TKKG-Stadt aus zwei Gründen. Denn Wuff blieb so lampfromm, wie es seinem Charakter entsprach. Die Docknapper hatten sich maskiert. Mit einem riesigen Kalbsknochen wurde Wuff dann belohnt, weil er freiwillig in den Land Rover sprang. Im Eiltempo fuhren die Verbrecher zur Klosterruine Mennoli. Es war eine kalte Winternacht und die Straßen waren leer. Bei der Ruine wurde Wuff eine Prise Hellpusch unter die Nase gehalten, damit er begriff, wonach er suchen sollte. Und sofort trabte er los, von Bartschik an langer Leine geführt. Dr. Wyman und Angie saßen auch nach dem Abendessen noch eine Weile zusammen und unterhielten sich. Der Wissenschaftler lehnte es jedoch ab, eingehender über seine Arbeit zu sprechen. Schließlich zog sich Angie verwirrt und unzufrieden auf ihr Zimmer zurück. Sagen Sie ja, allerdings. Morgen wissen wir mehr, Kollegen. Dessen bin ich mir absolut sicher.